Jahre verlängert. Das Wetter in Bayern, in der Nacht etwas Schnee oder Regen, vereinzelt Nebelfelder, Abkühlung bis minus 10 Grad. Morgen vielerorts sonnig bei 4 bis 10 Grad. Die Aussichten, am Freitag von Westen her Schnee und Schneeregen, in tieferen Lagen Regen, am Samstag wieder freundlich und trocken. Soweit die Nachrichten, es ist 20.03 Uhr. Bayern 2 Radiokrimi. Wir bringen nun das Hörspiel »Der Tod des Archivars«. Die Autoren Christian Udo Eichner und Tristan Vostri schildern mysteriöse Vorfälle in der Stadt Lethe, in der die Bewohner nach und nach von vollständigem Vergessen befallen werden. Der Tod des Archivars. Hörspiel von Christian Udo Eichner und Tristan Vostri. Regie Tristan Vostri. Hallo, hören Sie mich? Psst. Nein. Was ist verkehrt? Ich höre alles. Seit einiger Zeit schon hier, seit... Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon in dieser Stadt. Kann noch nicht so lange her sein, obwohl... Hatte ich schon Bart? Und fühlt sich alt an. Habe ich noch Fotos von mir? Was steht auf dem Zettel? Halte dich an dein Skript. Genau, das Skript. Wo war ich stehen geblieben? Stadt. Die Stadt, Lethe. Ja, so nennt sich diese Stadt, Lethe. Ich war auf einer Reise, ich bin Programmierer. Sie wissen, was das ist, ein Programmierer? Wenn nicht, kennen Sie Computer. Sie wissen, dass die Computer, wenn sie nicht gerade rechnen, miteinander reden. In einer Sprache, die viele Menschen nicht verstehen. Diese Sprache zu lesen und in dieser Sprache zu schreiben, zu überschreiben, das ist mein Beruf. Nicht meine Berufung, nicht meine Leidenschaft, das ist eine andere. Aber das kommt noch. Das alles kommt noch auf Sie zu, wenn Sie dranbleiben, am Radio sitzen bleiben. Was Sie wissen müssen, dass ich Programme schreibe, Programme für Maschinen. Wie bin ich hierher gekommen? Das war morgens, das Benzin ist mir ausgegangen. Ich bog von der Hauptstraße ab und las dieses Schild, Lethe. Mit dem letzten Tropfen kam ich an und fand eine Tankstelle, aber da war kein Tankwart. Niemand war da, kein Mensch. Und als ich rief, wirklich laut rief, antwortete mir nur meine Stimme. War einfach keine Menschenseele da. In der ganzen Stadt. Ich wollte wieder ins Auto steigen, aber ich stolperte über eine kleine Maschine. Hier. Diese kleine Maschine. Es war ein sehr schönes Gerät. Eine Maschine dazu da, Töne zu speichern und wiederzugeben. Ein gutes altes Aufnahmegerät. Wissen Sie, dass die heutigen Aufnahmegeräte ihre Daten nur 10 Jahre speichern können? Eine Maschine zum Speichern von Tönen ist eine halbherzige Angelegenheit. Wenn Sie Ihre Stimme für die Ewigkeit bewahren wollen, richten Sie sie gegen den Himmel. Ich meine, wie jetzt? Genau jetzt, im Moment, aus Ihrem Lautsprecher meine Stimme erklingt. Erklingt sie dank der elektromagnetischen Wellen, die die große Antenne hier oben auf dem Dach aussendet. Überall und ewig. Stadt. Aufnahme. Die Aufnahme. Ich drückte den Knopf und... Haben Sie ihn gehört? Haben Sie ihn verstanden? Ich meine, richtig verstanden? Er ist sehr undeutlich zu verstehen. Ich habe es überspielt, verschiedene Filter genutzt. Die Aufnahme ist sehr schlecht, aber hören Sie genau hin. Keine Aufnahme, bitte. Das brauchen Sie nicht. Vertrauen Sie. Hören Sie. Es ist eine sehr merkwürdige Stimme, finden Sie nicht auch? Mich hat diese Stimme gefangen genommen. Sie hat ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber die verlassene Stadt und diese Stimme aus der Maschine waren miteinander verbunden. Das habe ich gespürt im ersten Moment, als ich sie hörte. Also blieb ich in der Stadt. Ich lief ein wenig herum, ließ das Auto stehen, machte einen Spaziergang. Sie war leer. Völlig leer, diese Stadt. Kleine Pflanzen, ja, ein bisschen Gras hier und da, aber keine Tiere, keine Käfer, keine Kakerlaken, denen man nachsagt, sie wären so widerstandsfähig. Kein Mensch. Natürlich dachte ich zuerst an eine Epidemie oder einen Atomschlag. Aber wissen Sie, eine Krankheit oder Radioaktivität lassen einige Tierarten übrig. Habe ich etwas vergessen? Stadt, Aufnahme, nein, Stadt, Lethe, ja. Ich habe eine Art Bericht über diese Stadt in der Bibliothek gefunden. Hier, Seite 50. Benannt nach einem Fluss, der einst durch sie hindurchgeflossen war, ist Lethe eine eigentlich ruhige und idyllisch gelegene Stadt. Eigentlich deshalb, weil sie von Bergen umsäumt ist und im Sommer immer eine rechte Dunstglocke über der Stadt hängt. Auch ist der Horizont für die Stadtbewohner nicht einsehbar. Dazu passt das merkwürdigste Gebäude der Stadt, ein Sammelbecken der Dinge, das Archiv. Ein für diese mittelgroße Stadt unmäßig großes Gebäude, an dessen Toreinfahrt jeden Tag Lastwagen mit allerlei Dingen ankommen, die gesammelt, sortiert und gelagert werden. Ich habe auf meinem ersten Spaziergang noch weitere Aufnahmen und Zettel gefunden, viele Notizen mit Namen und Orten. Etwas musste diese Stadt befallen haben und die Stimme dieses Mannes. Hat er etwas damit zu tun? Stadt, Aufnahme, Musik, die Musik. Ich wollte auch Musik spielen. Jede spannende Geschichte benötigt eine Ruhepause. Die Menschen brauchen immer eine Pause. Das ist der Vorteil von Maschinen. Sie arbeiten ohne Unterlass. In einer alten Villa fand ich eine Sammlung von Schallplatten. Man spürt die Leidenschaft des Sammlers. Eine Platte ist mir die liebste. Sie heitert mich auf an den Abenden. Die Einsamkeit bleibt hier nicht aus. Seit einiger Zeit schon hier, seit, ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon in dieser Stadt. Seit einiger Zeit schon hier, seit, ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon in dieser Stadt. Nur kurz aufstehen. Nein. Was steht auf dem Zettel? Halte dich an dein Skript. Genau das Skript. Verrichtet stehen. Stadt, Aufnahme, Musik, Archiv, das Archiv. Menschen sammeln Dinge, um sich zu erinnern, wer sie mal waren, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. In Maschinencodes sammeln sich auch Dinge, Überreste, die man überschreiben muss. Man entfernt das überflüssige Gedächtnis der Maschinen, damit sie klarer miteinander kommunizieren. Einen Menschen überschreiben, damit er klarer denken kann. Das geht nicht, meinen Sie? Ein Mensch kann sich nicht aussuchen, was er vergessen möchte. Ja. Archiv. Das Archiv ist abgebrannt. Ich war dort. Es war viele tausend Quadratmeter groß. Hier. Ein Artikel aus der Stadtzeitung. Moment. Hier. Tragödie. Archivgebäude niedergebrannt. Lethe. Die Bevölkerung ist erschüttert. In der Nacht zum vergangenen Samstag, dem 20. Mai, ist ein verheerender Brand mit bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, bei dem das Archiv bis auf die Grundmauern zerstört wurde. Der bisher nicht schätzbare Inhalt ging dabei weitestgehend verloren. Menschen vor Ort wurden befragt, konnten sich aber nicht an genaue Einzelheiten erinnern. Nur an den Rändern haben die Menschen versucht, den Schutt zu beseitigen. Dann scheinen sie aufgegeben zu haben. Wissen Sie, wer nie aufgegeben hat? Schliemann. Sie kennen Schliemann? Er ist alleine durch Griechenland gestreift, nur mit seinen Sprachkenntnissen und der Ilias. Und gefunden hat er. Schliemann fand Troja, weil er sich nicht leiten ließ von flüchtigen Gefühlen, sondern tief daran geglaubt hat, er würde etwas finden. Ich will Ihnen keine Predigt halten. Ich glaube nicht an Gott. Ich will Ihnen von meiner Leidenschaft erzählen, der Geschichte. Ein Archäologe muss ausdauernd sein. Schicht für Schicht wird abgetragen, kleinste Fragmente werden zu einem großen Ganzen zusammengesetzt, bis sich ein Muster ergibt, ein Sinn. Wir Menschen starren auf die Ameisen, lernen ihre Wege, ihre Kommunikation. Am Ende entschlüsseln wir ihre DNA, ihr Verhaltensmuster, ihr Programm. Nichts anderes ist ein Algorithmus, ein Programm, das sich verhält. Leben heißt ein Programm ausführen. Programm. Stadt, Aufnahme, Musik, Archiv, Regen. Der Regen. Habe ich Ihnen schon erzählt, dass es hier in Lethe endlos regnet? In einer Zeitung vom Juli fand ich einen Artikel. Wann wird es endlich wieder Sommer? Lethe. Seit Wochen dauert der feine Nieselregen nun schon an. Wetterstatistiken belegen, dass es sich mittlerweile um einen Jahrhundertregen von bisher nie dagewesener Dauer handelt. Meteorologen können sich das Phänomen bislang nicht erklären. Regen. Anfang. Der Anfang. Wann hat es seinen Anfang genommen? Wann begann der Befall? Der Tag des Brandes war der 20. Mai. Dort könnte es angefangen haben. Viele der Notizen, Tonaufnahmen und Fotos sind durch den Regen nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe mich auf eine kleine Auswahl konzentriert. Einen wichtigen Teil fand ich in einer Wohnung nicht weit von hier. Sorgfältig verpackt für die Nachwelt. Die Menschen finden Trost darin, in der Erinnerung der Lebenden weiter zu existieren. Es sind Tagebücher und Tonaufnahmen einer Familie namens Bach. Also, und hier bei mir ist der kleine Stefan. Komm mal her. Mein Kind heißt Stefan und ist 4 Jahre alt. Und ich habe noch meine Tochter, das ist die Elena. Die ist 7, aber die ist gerade in der Schule. Und wir wohnen hier in der Paulstraße 15. Sag mal, wie du heißt. Warum? Damit wir das nicht vergessen, das ist wichtig. Ich heiße Stefan und bin 4 Jahre alt. Kannst du das auch singen? Na komm, komm, sing das doch mal. Hm? Wir können doch zusammen. Ich mag nicht. Diese Aufnahme scheint vom August zu sein. Aber alles auf Anfang. Eine Chronologie der Ereignisse, eine Übersicht will ich Ihnen verschaffen, aber auch einzelne Stimmen zu Wort kommen lassen. Es fing sachte an, das Vergessen. Als würde man langsam ins Meer steigen. Zu Anfang umspielt das Wasser nur die Zehen, eine Unachtsamkeit, eine Unkonzentriertheit, ein entfallener Name, Zwischenfälle. Hier, hören Sie? Dieb auf frischer Tat ertappt, fühlte sich wie zu Hause, Lete 27. Mai. Samstagnacht wurde in der Johannisvorstadt nach Alarmierung durch wachsame Nachbarn ein Einbrecher von der Polizei gestellt. Nachdem die Beamten sich Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft hatten, trafen sie den Mann fernsehend auf dem Wohnzimmersofa an, während Säcke und Kartons mit Diebesgut auf dem Fußboden herumstanden. Der Einbrecher begrüßte die Polizisten höflich, wirkte jedoch überrascht, als sie ihn festnahmen. Er fühlte sich allem Anschein nach ganz wie zu Hause und war sich keiner Schuld bewusst. Und da gab es noch, ja, da habe ich hier noch ein Moment. Die kleine Elena Bach hält am 5. Juni in ihrem Tagebuch fest. Hören Sie sich das an. Liebes Tagebuch, heute ist in der Schule was ganz Komisches passiert. Frau Schönfelder hat uns im Unterricht genau dasselbe erzählt wie in der letzten Stunde. Das war ziemlich lustig. Und auch lustig war, dass Frau Schönfelder uns plötzlich alle nur noch mit Du, ja, Du aufgerufen hat, obwohl sie unsere Namen doch genau weiß. Sie sah ganz schön durcheinander aus. Und im Monat Juli häufen sich die Zeitungsberichte über diese. Hier, Kindergärten ratlos. Lete. Besorgt verständigen die Mitarbeiter von Kindergärten und anderen Einrichtungen der ganzen Stadt die Polizei und Medien. Immer mehr Kinder werden von ihren Eltern nicht mehr vom Kindergarten abgeholt. Die Einrichtungen wissen sich nicht zu helfen und richten provisorische Schlafunterkünfte für die kleinen temporär Waisen ein. Dazu passt auch ein... Da. Ein Tagebucheintrag von Elena Bach vom 7. Juli. Heute hat die Mama schon wieder Stefan nicht vom Kindergarten abgeholt. Und Mittagessen gab's auch keins. Das war total... Hunderte Hausfrauen starten jeden Morgen auf ihren Aufgabenzettel. Einkaufen gehen, Mittagessen kochen, Katja abholen. Und stellten sich dann Fragen, wer war eigentlich Katja? Katja? Katja. Katja war meine Frau. Meine Frau hieß Katja. Wir lernten uns im Park kennen. Sie lächelte jedes Mal, wenn sie an mir vorüberging. Ich saß auf meiner Parkbank und an einem Donnerstagnachmittag sprach ich sie an. Sie lächelte. Was steht auf dem Zettel? Trink Wasser. Die Wasserrinne ist verlegt, sie verläuft direkt hier unter den Tisch. Da sammelt sich das Wasser. Du brauchst nur schöpfen und trinken. Trink. So, iss etwas. Die Büchsen stehen rechts neben dir. Eine Maschine kann ohne Essen auskommen. Natürlich sagen sie, eine Maschine braucht Energie. Ohne Energie, keine Energie. Der Energieerhaltungssatz, ja, da haben sie sicher recht. Wo war ich stehen geblieben? Stadt, Aufnahme, Musik, Archiv, Regen. Anfang. Mai, Juni, Juli. Der Monat Juli. Im Rathaus von Lethe fand ich verschiedene Statistiken, die die Verbreitung des Vergessens belegen. Verlustmeldungen von Personen und Wertgegenständen. März 59, April 48, Mai 89, Juni 1240, Juli 2584. Im August liegt keine Statistik mehr vor. Die Menschen verdächtigen zuallererst die anderen. Das Auto ist gestohlen worden. Der Schlüssel, der Nachbar hat das Türschloss ausgetauscht. Mitte Juli muss es dann die gesamte Bevölkerung von Lethe erfasst haben. Doch noch bricht keine Panik aus. Die Lether beginnen, sich mit der alltäglichen Sorge zu arrangieren. Sie benutzten übermäßig viele Zettel. Zettel, die auf den Einkaufszettel hinweisen. Zettel, die auf einen anderen Zettel in der Hosentasche verweisen. Und Knoten. Knoten in Taschentüchern, Knoten in Krawatten, Knoten in Hemdsärmeln, Knoten, die an Zettel erinnern. Und noch etwas anderes sollte helfen. So, so, so, so. So, so, so, quasi. Den Schlüssel verlegt, die Nummer gerade nicht präsent, so fängt es an. Warten Sie nicht länger. Ärzte raten, dreimal Sokrasil. Als Tropfen oder Dragees. Ein für allemal. Schluss mit den Gedächtnislücken. Nicht vergessen. Vor dem Essen Sokrasil. So werden Sie nicht senil. In Elenas Tagebuch im Juli. Wirklich alles seltsam. Die Mama will, dass wir jetzt immer bei allem, was wir sagen, immer ganz oft Mama zu ihr sagen. Das sollen wir jetzt immer machen. Das ist echt blöd. Aber wenn wir Mama zu ihr sagen, ist sie nicht traurig und schimpft nicht mit uns. Also mit mir und dem kleinen Jungen. Am 5. August wird der Neurologe Dr. Odefrings im Lether Stadtradio interviewt. Radio Lether. Und ich begrüße dazu jetzt hier im Studio Dr. Konrad Odefrings. Ja, Herr Odefrings, Sie sind ja nicht nur behandelnder Arzt, sondern einer der führenden Experten für Neurologie und Nervenheilkunde. Wie erklären Sie sich denn dieses sonderbare Vergessen, das die Stadt Lethe heimsucht? Wir haben es ja offenbar mit einer außergewöhnlichen asymmetrischen Beeinträchtigung des präfrontalen Kortex zu tun, das aber in dieser Flächenbreite so noch nicht dokumentiert aufgetreten ist. Ja, das klingt doch sehr theoretisch, Herr Doktor. Jetzt mal ganz konkret. Was raten Sie denn unseren Hörern zu unternehmen? Es gibt verschiedene Techniken oder Maßnahmen, die sich als brauchbar zur Gedächtniserhaltung erwiesen haben. Allen voran ist aus medizinischer Sicht zu empfehlen durch polymorphe Repetition, also anders ausgedrückt durch oftmaliges Aufsagen oder Vorsingen, die zu memorierenden Inhalte in ein anderes, weniger anfälliges Hirnareal zu transferieren, wo es dann effektiver abgerufen werden kann. Ja, liebe Hörer da draußen, und nun ist wie immer auch Ihre Meinung hier gefragt. Im August ahnen die Lethe es. Zwar fliehen vereinzelt Menschen aus Lethe. Die meisten hingegen suchen Schutz bei Dingen oder Menschen, die ihnen Heilung versprechen. Heilung? Glauben Sie an Heilung? Eine vollständige Heilung vom Schmerz? Und wenn es die Erinnerung ist, die schmerzt? Aber man ist ja keine Maschine. Man kann ja seine Erinnerung nicht löschen. Nein. Sie weigert sich, die Erinnerung. Kennen Sie Odysseus? Sicher kennen Sie Odysseus. Er stillte seinen Schmerz. Die Geschichte mit den Sirenen. Er lässt sich von seiner Mannschaft an den Mast des Schiffes fesseln. Er will sie hören und er hört sie, die wundervollen Gesänge der Sirenen. Nein, nein. Wo war ich stehen geblieben? Anfang? Nein. Mai? Nein. Stimme. Die Stimme. Keine Aufnahme, bitte. Das brauchen Sie nicht. Vertrauen Sie. Hören Sie. Ich habe lange gebraucht, ihn richtig zu verstehen. Hören Sie, an wen er sich wendet? Spüren Sie diesen Menschen, an den er sich wendet? Vertrauen Sie. Hören Sie. Da ist kein Mensch, kein Empfänger. Nein, er spricht durch den anderen hindurch. Vielmehr spricht es durch ihn. Diese Sprache, die er benutzt, es ist nicht seine. Er hat keine. Ich weiß das. Ich kenne das. Nein, nein, das ist nicht richtig. Das Skript muss geordnet werden. Stadt, Aufnahme, Musik, Archiv, Regen, Anfang. Mai, Juni, Juli, August. Der Monat August. Ein seltsamer Anblick muss die Stadt zu dieser Zeit gewesen sein. Auf den Straßen, auf der Arbeit, überall waren Menschen, die vor sich hin sangen. Hier eine Aufnahme von Mitarbeitern einer Firma. Ich arbeite bei der Firma Soka. Die Arbeit beginnt morgens um 7.30 Uhr. Adresse Handelsstraße Nummer 10. Ich befestige das blaue Etikett auf dem kleinen roten Batterien. Ich arbeite sorgfältig. Das ist das oberste Prinzip. Und Elena reimt: Meine Beine weile, die Mama ist in Eile. Wenn Mama mich fragt, wer ich bin, dann sag ich der Mama, ich bin dein Kind. Und Papa kommt bald von der Reise. Wo ist nur ihr Vater? Auf einer Reise. August, September, der Monat September. Zuerst schien es so, aber nein, die Reime und das Singen hielten das Vergessen nicht auf. Sie verzögerten es nur. Sukratek Speichergeräte. Halten Sie alles fest. Sie wollen doch nicht von gestern. Entschuldigen Sie, das war nicht die richtige Aufnahme. Ich arbeite bei der Firma Sukra. Die Arbeit beginnt Chaos, ja. Und hier? Das ist die letzte Aufnahme der Familie Bach. So, jetzt nehmen wir nochmal was auf. Aber das haben wir doch gerade auch schon gemacht. Gerade eben, das Band läuft ja noch. Was? Naja, jetzt nehmen wir auf. Und dann wissen wir... Wieder mit dem Stefan das? Was hat der denn? Aber was sagen wir denn? Was hast du denn da in der Hand? Das leuchtet da so rot. Da dreht sich was. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Da weint doch jemand. Wo sind wir? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Die letzte Zeitung, die Ausgabe des Leder Stadtanzeigers, erscheint am 9. September. Sie besteht nur noch aus einem Titelblatt mit einem Wort. Fuß. Jetzt wäre der Zeitpunkt da, wo in einer vergleichbaren Situation in jeder anderen Stadt Chaos und Gewalt ausbrechen würden. Doch über Nacht taucht in Lethe eine Person auf, die den Menschen Hoffnung gibt. Hoffnung. Sie hat oft mit den Kindern gelacht. Kinder bedeuteten ihr alles. Wie lange bin ich schon hier? Nur kurz aufstehen. Nein. Das Skript. Wo war ich stehen geblieben? Stadt, Aufnahme, Musik, Archiv, Regen. Anfang. Mai, Juni, Juli, August, September. Vergessen. Archivar. Der Archivar Karl Kowalski. So hieß er, Karl Kowalski. Er tauchte aus dem Nichts auf. Vielmehr glaubten das die Leute in Lethe. Wie ein Geist ist er ihnen erschienen. Er arbeitete im großen Archiv unten im Kellergeschoss. Seine Position war besonders verantwortungsvoll. Die gesamten Daten des Archivs landeten bei ihm. Er gab ihnen Nummern, versah sie mit einem Register und ordnete sie in einen der Millionen Aktenordner ein. Bekam er einen Zettel mit einer Nummer, musste er nicht nachsehen. Nein, er ging auf direktem Wege zum richtigen Ordner, zog die Blätter hervor, legte diese dann in einen eigens dafür vorgesehenen Karton und schickte den Aufzug wieder nach oben. Er erledigte seine Arbeit, man kann nichts anderes darüber sagen, als fehlerlos. Es war seine Berufung, sein Leben. Sehr geehrter Herr Kowalski, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Zentraldirektion des Archivs nach eingehender Prüfung zu dem Entschluss gekommen ist, die von Ihnen bekleidete Personalkostenstelle als Hauptarchivar aufgrund von Umstrukturierungen und internen Rationalisierungsmaßnahmen zu streichen. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Hochachtungsvoll, das Archiv. Der Archivar der Stadt Lethe wurde entlassen. Sein letzter Arbeitstag war der 19. Mai. Sie erinnern sich. Erinnern Sie sich? Am 20. Mai brannte das Archiv bis auf die Grundmauern nieder, aber das geht zu weit. Wie weit geht man für seine Leidenschaft? Ich opferte meine und arbeitete mit Maschinen. Ich las Programme. Ich schrieb Programme, musste viel und lange reisen. Sie wurde ernster. Was man machen müsste, was alles fehlte. Was zu befolgen wäre. Programme. Wo war ich? Stimme, nein, Archivar. Der Archivar. Ich weiß nicht, was Karl Kowalski in den Tagen zwischen dem Entlassungsschreiben und seinem letzten Arbeitstag getan hat. Was er gefühlt hat, ob er verzweifelt war, rachsüchtig. Er ging seiner Arbeit nach, wie er immer seiner Arbeit nachgegangen war. Verstaute korrekt die Daten und Listen, verschloss sorgfältig die Türen des Kellers. Verabschiedete sich durch ein stummes Nicken vom Pförtner. Und setzte sich keine 200 Meter vom Eingang des Archivs entfernt auf eine Parkbank und tat nichts. Sie werden sich fragen, woher ich das alles weiß. Woher diese detailgetreue Schilderung. Ich habe jeden Winkel der Stadt nach ihm abgesucht. Es sind nur spärliche Informationen zusammengekommen, aber sie ergeben ein vollkommenes Bild. Bild, ja. Bild. Ich habe ein Foto der Belegschaft des Archivs in einer alten Ausgabe des Lether Stadtkuriers gefunden. Ich nehme an, dass er es ist. Er steht am linken Rand, im Hintergrund. Er ist ein hagerer Mann mit tiefliegenden Augen und einer ungesunden Blässe. Sein Ausdruck hat etwas Starres an sich. Hm. Moment. Ja. Betriebliche Beurteilung. Fachbetriebliche Beurteilung. Name Kowalski Karl. Wohnhaft Försterstraße 110 in 0101 Lethe. Dem betreffenden Kowalski Karl wird hiermit bescheinigt, das Archiv überdurchschnittlich präzise und effizient ein. Das Erscheinen ist nicht nur über allermaßen pünktlich zu benennen, es zeichnet die Person ferner aus, dass des Weiteren ist der Umstand zu verzeichnen, dass Herr K. selbst in den Ruhe- und Essenspausenzeiten niemals von seiner jeweiligen Tätigkeit abließ, demzufolge er niemals essend, trinkend oder gar ruhend angetroffen wurde. Was für ein Mensch. Ob er glücklich war? Lange. Wie lange sitze ich denn schon hier? Oh, der Rücken schmerzt, meine Beine. Wo sind meine Beine? Nur kurz aufstehen. Zum Fenster. Luft holen. Eine Pause. Eine kleine Pause. Du darfst nicht aufstehen. Niemals. Du darfst nicht. Du darfst nicht aufstehen. Niemals. Programm. Hallo? Hier ist das Radio. Hallo, hier ist das Skript. Halte dich immer an den Skript. Stadtaufnahme, Musik, Archiv, Regen, Anfang Mai, Juni, Juli, August, September, vergessen. Stimme, Archivar, Kult, der Kult. Karl Kowalski saß auf der Bank. Er saß da am 19. Mai und blickte in den Himmel. Am 20. Mai brannte das Archiv ab. Im Rücken von Kowalski kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Er rührte sich nicht. Er saß auch noch auf der Bank am nächsten Tag, am übernächsten Tag und so weiter. Saß da, als der Regen begann. Es muss ein zufälliger Parkbankgast gewesen sein. Vielleicht ein Mann um die 40. Der Mann setzte sich auf die Bank zu Kowalski. Er suchte etwas. Nein, er hatte mehr eine Ahnung, dass ihm etwas fehlen könnte. Ein verzweifelter, fragender Blick traf Kowalski. Und dieser antwortete auf den Blick mit einem Satz. Die Miene des Mannes erhellte sich, Kowalski sprach weiter. Und der Mann staunte erst, fing dann an zu lachen, dann zu weinen, tat beides gleichzeitig, stand auf, umarmte Kowalski und lief davon. Davonlaufen? Nein, ich wollte nicht davonlaufen. Er hatte diesem Mann geholfen in jener ersten Begegnung. Vielleicht war es früher, vielleicht war es später, wer weiß das schon. Die Frage ist nur, wie? Sie werden sagen, und das mit Recht, Kowalski arbeitete ja im Archiv. Er hatte Zugang zu allen wesentlichen Daten der Stadtbewohner. Und mit Kowalskis phänomenalem Gedächtnis wäre es ein leichtes, ein Gesicht einem Foto zuzuordnen und dieses dann wieder mit Namen, Geburtsdaten, Ehestand, Kontostand und so weiter abzugleichen. So einfach ist das. Aber es war nicht nur der Name, der Ehestand, die Sozialversicherungsnummer, die Kowalski dem Mann gesagt hatte. Die Erinnerung. Die Stimme der Vergangenheit sprach aus Kowalski. Wie das Orakel von Delphi den Menschen ihre Zukunft verkündete, nicht in einfachen, erklärenden Sätzen, nein. Die Aufnahme geht weiter. Keine Aufnahme, bitte. Das brauchen Sie nicht. Vertrauen Sie. Hören Sie. Das Gesicht der Schweiß Walter Silke am Morgen. Bett deiner Tante auf dem Schlitten, als das Gefühl, dass Nachbarjungen im Schienbein, du, der weinende Lehrerin, Vielleicht war Kowalski schon immer Maschine gewesen. Jetzt wurde er Medium. Er schaltete sich zwischen den Mann und seine Erinnerung. Durch Kowalski hindurch ertönte das Pure der Vergangenheit, das Sinnliche und Sinnlose, Essenz und Abfall, Null und Einsen. Ein ungefilterter Erinnerungsstrom ergoss sich über den Mann, der alles aufsog und plötzlich wieder wusste, was er vergessen hatte. Vielleicht fragen Sie sich, warum Kowalski dazu fähig war. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht gab es eine Störung in seinem perfekten Programm. Er saß viele Monate im Regen. Es regnete. Das letzte Mal, als ich sie sah. Sie war an diesem Morgen so wie früher. Sie lächelte. Ich schwieg. Sie küsste mich. Die Kinder winkten zum Abschied. Und ich fuhr davon. Der Kult. Ja, der Kult. Der Mann rannte davon, aber er kehrte schon bald zurück, weil das Erinnern nur einige Tage dem Vergessen standhielt. Er kam wieder und er brachte einige Familienmitglieder mit, Freunde, Arbeitskollegen, den Postboten. Nach einer Woche war die Parkbank umstellt von Hunderten von Menschen, die sich erinnern wollten. Es bildeten sich lange Schlangen vor Kowalskis Bank. Einer nach dem anderen trat vor, um zu erfahren, wer er war. Jemand kam auf die Idee, sich vor Kowalski niederzuknien. Und so knieten fortan immer mehr, schließlich alle Menschen, vor dem Gedächtnisvater, wie Kowalski bald genannt wurde. Hier. Vater, mein Vater, gebenedeiter Vater. Vater, mein Vater, Gedächtnisvater. Eine Woche später war die halbe Stadt um die Parkbank versammelt. Einige begannen eine provisorische Überdachung über Kowalski zu errichten. Andere kleideten ihn in edle Tücher. Die einfache Parkbank blieb, doch die nähere Umgebung verwandelte sich mit der Zeit in eine Art Tempel. Große Feuer wurden entzündet, der Duft von Weihrauch und edlen Dämpfen lag in der Luft. Von Lärm, Licht und Geruch angezogen kamen die letzten der Vergessenen zu Platz vor dem abgebrannten Archiv. Die Masse und Bewegung schob sie vorwärts, bis sie sich vor einer Gestalt in hellem Feuerschein niederknieten und diese dann sprach, dass ihre leeren Augen zu strahlen begannen. Das wäre das Ende der Geschichte von Lethe. Aber es war nicht das Ende. Zu Anfang war es nur ein loses Gerücht. Jemand wollte im Gedächtnisvater den Archivar Kowalski erkannt haben. Der Pförtner des Archivs meinte, er könne sich ganz genau erinnern. Der Archivar sei entlassen worden und einen Tag später sei das Gebäude abgebrannt. Was wäre, wenn Kowalski den Brand gelegt hätte? Was wäre, wenn das abgebrannte Archiv die Ursache wäre für das Vergessen? Und was wäre, wenn Kowalski das alles geplant hätte, um sich zu rächen und die Stadt und ihre Bewohner seiner Herrschaft zu unterwerfen? Spätestens jetzt werden Sie sich fragen, ob ich nur noch erfinde. Aber ich fand das Protokoll zu einem sehr merkwürdigen Gerichtsprozess. Hier. Dem Angeklagten Kowalski Karl wird zur Last gelegt, in der Nacht auf den 20. Mai auf das Archiv der Stadt Lethe einen Brandanschlag vorsätzlich verübt zu haben. Infolgedessen wird der Angeklagte der schweren Brandstiftung, Sabotage an der Volksgesundheit sowie Anstiftung zu verbrecherischen Handlungen in mindestens 2000 Fällen beschuldigt. Nein, so. Stadt, Aufnahme, Musik, Archiv, Regen, Anfang. Mai, Juni, Juli, August, September, Vergessen, Stimme, Archivar, Kult, Prozess. Der Prozess. Es war kein Prozess wie jeder andere. Es gab zwar einen Richter, einen Angeklagten, einen Anwalt, aber keinen Verteidiger. Der Staatsanwalt holte zur Anklage aus, vergaß diese aber mitten im Satz, blickte fragend Kowalski an, der die Anklage vervollständigte. Aus dem Protokoll. Der Angeklagte weist den wortführenden Vorsitzenden nochmals auf den Gegenstand der Anklage hin und gibt zu Protokoll, in der betreffenden Nacht sich nicht in der Nähe des Archivs aufgehalten zu haben. Daraufhin erinnert der Angeklagte den Richter an seine vorherige Feststellung, dass der Angeklagte gelogen haben müsse, da er offensichtlich eine nicht glaubwürdige und widersprüchliche Aussage gemacht habe. Kowalski führte die Anklage gegen sich selbst fort, erinnerte den Richter, ergänzte den Staatsanwalt. Ob er wirklich das Archiv in Brand gesteckt hat, kann aus dem Protokoll nicht eindeutig entnommen werden. Es bleiben Widersprüche. Jedoch kommt der Richter noch in der Nacht zu einem Urteilsspruch. Der Angeklagte, namentlich Kowalski Karl, wird kraft des Gesetzes für schuldig befunden, den Brand des Archivs vom 20. Mai vorsätzlich und aus niederen Motiven verursacht und den ihm daraus entstandenen Vorteil gewissenlos ausgenutzt zu haben. Die Strafe lautet Tod durch Enthauptung und ist mit sofortiger Wirkung, ohne Aufschub, am nächsten Werktag zu vollstrecken. Am Ende des Protokolls ein Satz. Das stenografische Protokoll wurde aufgenommen und übertragen, auf seine Richtigkeit geprüft, unterzeichnet K. Kowalski. Ich bin allein in dieser Stadt. Manchmal beunruhigt es mich, weil ich vergessen habe, wie ich hierher gekommen bin. Dann schaue ich auf meine Aufzeichnung und denke, ja. Ich blättere zurück und denke, ja, ich bin mit dem Auto gekommen. Ich habe das Benzin verloren. Nein, mir ist das Benzin ausgegangen. Ich bin ausgestiegen aus dem Auto und fand die Aufnahme. Sie kennen die Aufnahme von ihm? Sie haben sie gehört? Er hatte eine merkwürdige Stimme, nicht wahr? Sie wissen, ich sitze hier in einem Studio. Es ist das alte Studio des Lether Stadtradios. Lange habe ich gebraucht, dass es funktioniert, endlich funktioniert, dass ich senden kann. Und jetzt sitze ich hier und erzähle Ihnen meine Geschichte. Vielleicht kommt jetzt der Moment, wo Sie anfangen, sich zu fragen, wissen Sie, wie ich es geschafft habe, hier nicht zu vergessen? Ich bin Programmierer. Ich habe mich durch endloses Wiederholen programmiert. Selbst Maschine geworden. Ein sturer Kopf. Das haben mir alle gesagt. Ich kam von der Reise und wollte nach Hause. Aber dann bog ich statt rechts links ab. Die Platte ist fast zu Ende. Es sind nicht mehr viele Rillen. Thank you. Karl Kowalski wurde am 28. September öffentlich hingerichtet. Ich fand zwar eine verrottete Guillotine, jedoch keine Leiche. Die Menschen von Lethe scheinen sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut zu haben. Aber Kowalski, keine Spur von ihm. Vielleicht war es auch ganz anders. Vielleicht konnte auch er am Ende vergessen. Aber ich bin noch hier. Wie lange sitze ich schon hier? Wann bin ich angekommen? Seit wann bin ich hier? Ich stieg aus dem verkohlten Auto und fand dieses Schild, Lethe. Und ich dachte, was für ein seltsamer Name. Was hätte Schliemann wohl dazu gesagt, zu einer Stadt, die nach dem Fluss des Hades benannt ist, wo die Seelen, bevor sie ins Totenreich gehen können, ihren Durst stillen und damit die Erinnerung an ihr vergangenes Leben löschen? Lethe, ja? Ja. Eine Frage bleibt noch. Die Frage, warum ich noch hier bin, immer noch hier bin, im Tagebuch meiner Tochter lese, es immer wieder ablaufen lasse, der Stimme meiner Liebe lausche, die Geschichte meines Lebens lese und immer wieder lese und keinen Abschied finde, keinen Mut aufbringe, endlich zu gehen. Ein Abschiedsbrief sende aus dem Totenreich, in der Hoffnung, nicht vergessen zu werden, weil ich Trost finde in der Erinnerung der Lebenden. Mein Name ist Georg Bach. Bitte vergesst mich nicht. Der Tod des Archivars. Hörspiel von Christian Udo Eichner und Tristan Vostri. Es sprachen Georg Bach, Bernhard Schütz, der Archivar Karl Kowalski, Jens Harzer, Katja Bach, Sigrid Burgholder, Radiomoderatorin Rebecca Link, Dr. Odefrings, Hendrik Stickal, Elena Bach, Anna Marx, Stefan Bach, Jordi Leonsson, und Werbestimme Robert Steutner sowie viele andere. Piano Lucia Adam. Technische Realisation Ilse Sieweke, Anne Lucht und Matthias Fischenich. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Tristan Vostri. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Am kommenden Mittwoch steht das Hörspiel Eine Minute vor sieben nach einer Kriminalerzählung von Theo Lingen auf unserem Programm. Theo Lingen war als Schauspieler, Komiker und Regisseur überaus erfolgreich. 1972 nahm er beim Bayerischen Rundfunk eine eigene Krimi-Geschichte auf, die von einem verhängnisvollen Verkehrsunfall mit Todesfolge erzählt. Obwohl ihn keine Schuld am Tod des Unfallopfers, einer jungen Frau, trifft, erschießt sich der Unglücksfahrer. Im Bericht geht der Erzähler den Lebensumständen der beiden Beteiligten nach und kommt zu dem Schluss, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Am Mittwoch, den 4. März, um 20.03 Uhr, hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik um den formal nie erklärten Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie die Reaktion